C. Ich möchte eine Salatplatte mit möglichst viel Tomaten und Radieschen und bitte auch ausreichend Brot dazu und für meine Tochter nur etwas zu trinken.